الحمد لله المعز الإسلامي بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، machen weiter, inshallah, mit das Buch Jam' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali. Wir sind beim 11. Hadith an al-Hasan ibn Ali, Sabti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatuhu, radiallahu anhu, qal, hafithu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, da'ma yuribak ila ma la yuribak. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Also, von Hassan ibn Ali, der Enkelkind des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ich lernte auswendig von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lass, was dir Bedenken gibt, für das, was dir kein Bedenken gibt. Überliefert von Nasa'i wa Tirmidhi, und er sagte: Hasanun Sahih. Ibn Rajab sagt weiter: وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة ولكن المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك. طيب، er sagt, man kann dafür argumentieren. Mit was? Mit der letzten Aussage was wir letztes Mal gemacht haben, über das Essen von das Gejagte, während man in Hajj ist, ohne dass man selber jagt. Weil wir wissen ja, Jagen ist verboten während des Hajj, während Ihram. Okay, die Menschen, Rajab sagte, die Menschen sind sich uneinig, ob das Essen von das Gejagte für den Muhrim, wenn er selber nicht jagt, halal ist oder haram. Okay? Er sagte, man kann dafür argumentieren oder damit argumentieren, mit der Aussage von Aisha, dass es nur wenige Tage ist, so soll er es lieber lassen, dass man von der Meinungsverschiedenheit der Gelehrten rauskommt, ist besser. Weil das ist, damit entfernt man sich eher von der Schubha. Okay? Jedoch, die Fundierten von den Gelehrten, von unseren Gefährten, yani Hanabila und andere, sind darauf, dass das nicht verallgemeinert werden darf. Denn es gibt Sachen oder Abhandlungen oder Themen der Meinungsverschiedenheiten, wo in dieser Sache von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Erleichterung bestätigt wurde, der nichts widerspricht, okay, oder gegen der auf der anderen Seite nichts entgegensteht. So ist das Folgen dieser Erleichterung besser als die Meidung davon. Yani nicht, dass jemand kommt und sagt, na, ich mach's lieber hart, der Prophet hat es zwar erleichtert, aber ich mach's lieber härter. Nein. Wenn du die Erleichterung nimmst, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann ist das mehr Lohn und eher, je nach. Ja, es kann sogar verpflichtend sein. Auch wenn diese Erleichterung, diese Rukhsa, einige Gelehrten nicht erreicht hat, dann musst du dich einhalten daran, ja? Weil wenn die Gelehrten das nicht erreicht haben und deswegen haben sie sich geweigert, das zu sagen, ja, oder haben das nicht gesagt, dann musst du die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und hier ist eine Sache an die Salafis oder wie man die nennt, Neo-Salafis, ja, die yani kommen und greifen an, ja, und folgen bestimmter Ulema blind. Und dann kommt er und sagt er, yani verstehst du mehr als der Gelehrte? Wallahi, diese Aussage ist die größte Bid'a und der größte Schwachsinn, den man hört. Weil wir wissen, und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat darauf so lange geantwortet, in Minhaj al-Sunnah und in al-Fatawa und so weiter, dass man, wenn der dir eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt ist, dann schaust du nicht zu jemandem von anderen. Sogar im Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat die Aussagen zitiert von alle vier Imame der Rechtsschule, dass sie gesagt haben, wenn meine Aussage Koran oder Sunna widerspricht, dann schmeißt meine Aussage in den Müll. So muss man nicht auf die Aussage der Gelehrten nicht immer folgen, sondern wenn dir die Wahrheit in einer Sache ersichtlich wird, ja, dann folgst du die Wahrheit und schmeißt die Aussage des Gelehrten bei allem Respekt gegenüber den Gelehrten in den Müll. Weil die Behandlung von solchen Gelehrten, dass sie fehlerlos ist, wallahi ähnelt eher der Schia. Ähnelt eher der Schia. Die haben sich 12 Imame ausgesucht, ja, die auch gute Menschen waren. Ja, schaut, ja, die kommen hier mit das Gle ja, ungefähr das Gleiche. Es ist die gleiche Bida'a, wallahi. Ja, die haben sich 12 Leute ausgesucht. Die beste Abstammung. Die Abstammung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und sind auch gute, aufrichtige Gelehrte gewesen, oder die meisten von ihnen waren Gelehrten, oder hatten Wissen. Ja? Und dann sagen sie, wir folgen ihnen blind und sie sind Masumin. Ja? Absolute Gehorsamkeit zu ihnen. Und die haben ihnen mehr Rechte gegeben. Und wallahi, diese Talafis, und diese Madkhaliya und diese Jamia und dieser ganze Dreck, den die Umma heute haben, dieses Krebsgeschwür, den wir heute haben, ja, das ist wallahi genau die gleiche Bid'ah. So ähneln sie die Rafida in vielen Sachen. So ähneln sie die Rafida in vielen Sachen. Sie ähneln die Rafida erstens einmal in dieser, dass sie die Asma, die Fehlerlosigkeit für bestimmte Gelehrten, ja, behaupten. Und dann, wenn du das von ihnen ablehnst, sagst du, sind diese Leute nicht gut, haben sie nicht mehr Wissen als du, wallahi, mit der gleichen Schubha kommen, ja, die Schia. Ja. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, kommen sie, ähneln sie der Schia und der Rafida beim Lügen. Sie lügen. Ja. Über Allah und sein Gesandter. Und sie, bei ihnen dreht sich alles um die Loyalität zu bestimmten Leuten. Wenn du loyal bist zu bestimmten Leuten, bist du ihr Freund, egal was du machst. Und wenn du bestimmte Leute bei ihnen ablehnst, oder die Methodik zu dieser bestimmten Leuten, das heißt denn jetzt Gelehrte oder Anführer, dann, ja, dann hassen sie dich und dann feinden sie dich an. Okay? Und sie ähneln auch die Rafida in einer Sache, dass sie, wenn sie jemanden anfeinden, dass sie keine Aufrichtigkeit und keine Ehrlichkeit auch in der Feindschaft kennen, so wie Allah, und keine Gerechtigkeit, so wie Allah Azzawajal sagt im Koran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Und der Hass zu einem Volk soll euch nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht seid. Seid gerecht, denn dies ist näher der Gottesfurcht. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er über die Eigenschaften der Heuchlerei gesprochen hat, sagte er, unter dem, yani als er unter die Sachen, die er aufgezählt hat, wa idha khasama fajar. Und wenn er streitet, wird er unsittlich. Und das siehst du ganz genau heute selbst bei den Rafida oder bei den Shia. Okay? Und du siehst, dass sie zum Beispiel, yani, wenn sie jemanden einfänden, wenn sie ihm sogar umbringen können, wallahi, sie tun das. Sie übergeben die Brüder an die Regierungen und sperren sie ein und spionieren bei ihnen, spionieren die Brüder nach und gehen und tun, wallahi, und die meisten von ihnen haben kein Problem damit, dass man sogar Brüder bei Kuffar, bei Kreuzzügler einsperrt. Okay? Und wenn sie die Obermacht über die Muslime bekommen, sie vernichten sie. Und das haben wir überall gesehen, wo die Rafida oder die Madkhaliya die Oberhand bekommen haben. Und sie ähneln der Rafida in der Feigheit. Sie ähneln der Rafida in der Feigheit. Die Rafida, die meisten Rafida, der traut sich nicht vor einem Wissenden zu sitzen und mit ihm zu diskutieren. Und der traut sich nicht und er ist nicht aufrichtig und ehrlich genug, dass er seinen Streitpartner herholt und zumindest auf irgendeine Art und Weise zuerst mit ihm diskutiert oder yani, die Aussagen richtig zitiert von seinem Gegner. Er muss ja nicht ihn bringen, sondern zitiert richtig von dem Gegner, sondern lügt über sie und reden über vor Allgemeinheit mit emotionalen Sachen, um sie auf ihrer Seite zu bringen. Genauso die Rafida, die kommen auch mit emotionalen Sachen, die Liebe zu Ahlul Bayt und so weiter und so fort, und reden vor der Allgemeinheit, die unwissenden Leuten, um sie zu täuschen und lügen über ihre Gegner. So wie sie über die Sahaba lügen und so wie sie über die Imame der Umma lügen. So, kehren wir wieder zurück zum Punkt, dass wenn du eine Sunna, wenn du ein Hadith oder Ayah hörst und verstanden hast, dann soll dich nicht interessieren, wer sie widerspricht, auch wenn das der größte Alim dieser Umma ist. Auch wenn wir diesen Gelehrten ihren Recht bewahren, aber es ist nicht von ihren Rechten, dass sie Masumin sind und dass wir ihnen bei allen Sachen blind folgen, bei allen Sachen und blind folgen sollen. Ibn Rajab sagt weiter, und dies ist wie jemand, der sich sicher ist, über seine Reinheit. Jedoch zweifelt er, ob er es jetzt gebrochen hat oder nicht. So ist es von Nabi sallallahu alaihi wasallam bestätigt, dass er sagte, er geht nicht, bis er eine Stimme hört, bis er ein Laut hört, bis er was hört oder etwas riecht. Vor allem, wenn sein Zweifel im Gebet ist. So darf er es nicht unterbrechen, weil der Verbot bestätigt ist vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn manche Gelehrten dies verpflichten. Okay? Auch wenn manche Gelehrten dies verpflichten. Und wenn die Erleichterung, es gibt etwas auf der anderen Seite, was gegen ihr spricht, oder entgegensteht, entweder eine andere Sunna oder von der Tat der Umma mit etwas anderem, dass die Umma etwas anderes tut, so ist das besser, dass man diese Erleichterung lässt. Okay? Ebenso, wenn yani, ganz wenige von den Menschen oder ganz selten, dass danach gehandelt wird. Und das ist bekannt in der Umma, dass man mit was anderen gehandelt hat in den Ländern der Muslimen seit der Zeit der Sahaba. So ist das Nehmen von dem, worauf die Muslime und was die Muslime tun und worauf die Muslime sind, das Verpflichtende, weil diese Ummah hat Allah Azza wa Jalla geschützt, dass die Leute ihrer Falschheit über die Leute ihrer Wahrheit die Oberhand bekommen. Oder yani hier die Oberhand vor allem in der Dings Bismillah, yani in der Beweislage und Argumentation. Vor allem. Und auch die anderen. So, womit gehandelt wurde, oder was bekannt wurde, dass damit gehandelt wurde in die drei besten Generationen, so ist das der Wahrheit. Was ihm widerspricht, ist die Falschheit. Und hier ist eine Sache, die man beachten muss, und das ist, dass das ja eine Genauigkeit und ja eine Übertreiben und genaue Überprüfung in das Stehen bleiben bei den Schubahat ist nur richtig und ist nur geeignet für denjenigen, dessen ganzen Zustände gerade sind, aufrichtig sind, ja? Und dessen Taten, ja, in Taqwa und Wara, wir haben ja gesagt, Wara ist zurückhalten von alles, was Shubha ist, ja? Gottesfurcht und Wara, ja, ähnlich sind, ja? Dessen Taten in Gottesfurcht und Wara ähnlich sind. So, wer aber in den offensichtlichen Haram, in der Begehung des offensichtlichen Haram, ja, fällt, und dann will er etwas von den genauen und ganz kleinen Schubuhat, ja, will er jetzt sich fernhalten, so, das hält es für ihn nicht aus und das geht nicht und das kritisiert man dann über ihn. Ja, wie Ibn Umar sagte, als von den Leuten von Irak ihm über das Blut der Mücken fragten, ja, dann sagte er, schaut euch die an, die fragen mich über das Blut der Mücken und sie haben Al-Hussein getötet. Und sie haben Al-Hussein, der Enkelsohn des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, getötet. Ja? Und ich hörte den Nabi, sallallahu alaihi wasallam, sagen, sie sind meine Raihana oder Raihanatay min ad-Dunya. Wir haben gesagt, Raihana ist Rose oder Basilikum. Besser, genauer übersetzt, ja, sie sind das Schönste für mich in der Dunja. Oder da, meine Blumen von der Dunja. Okay? Und ein Mann fragte Bishr ibn al-Harith über einen Mann, der eine Frau hat, und seine Mutter befiehlt ihm, dass er seine Frau scheiden soll. So sagte er, wenn er gütig ist zu deiner Mutter in alle Sache und es fehlt nur diese Sache, dass er sich von seiner Frau scheiden soll, dann soll er es tun. Aber wenn er gut zu ihr ist, nur durch, indem er sich von seiner Frau scheidet und dann steht er dann zu seiner Mutter und schlägt sie, dann soll er es nicht tun. Und Imam Ahmad wurde gefragt über einen Mann, der eine bestimmte Gemüse kauft, ja, und er bedingt Al-Khusa, das ist dieser Binder, mit dem man die Gemüse zusammenbindet. Okay? Dann sagte Ahmad, was sind diese Fragen? Ja, dann sagt man ihm, es ist Ibrahim ibn Abi Naim, yani der das macht. Er sagte, in kana Ibrahim bin Abi Naim, فَنَعَمْ هَذَا يُشْبِهُ ذَاكَ. Wenn es Ibrahim ibn Abi Naim ist, dann ja, dies ähnelt dies. Ja, yani wenn es Ibrahim derjenige ist, der fragt, okay. Ja, und Er kritisierte diese Fragen von diejenigen, deren Zustand nicht ähnlich ist wie Ibrahim Naim. Okay? Aber die Leute der Genauigkeit in Wara, so ähnelt ihr Zustand dieser Zustand. Und Imam Ahmad war selber, hat selber bei sich selber diesen Wara angewendet, denn er befahl, wer ihm Butter oder Fette yani, kauft. Dann brachte er ihm das auf ein Blatt. So hat er ihm befohlen, das Blatt zu den Verkäufer wieder zurückzugeben. Und Imam Ahmad hatte nicht Tinte genommen von dieser Tintensammler, von seiner Gefährten genommen, sondern er nahm immer seine Tinte mit raus, damit er sich Tinte nimmt. Und ein Mann fragte ihn, dass er schreibt von seiner Tinte. So sagte er, ja, schreib, denn dies ist ein dunkler Wara. Und ein anderer fragte ihm das, so lächelt er und sagte, ja, mein Wara und dein Wara hat dies nicht erreicht. Und dies sagte er, dies als Bescheidenheit. Ja, er sagt, komm, du kannst eh von meiner Tinte nehmen. Ja, wir tun eh alle das Gleiche. Er sagte das. Ja, wir nehmen eh alle von uns gegenseitig. Ist egal, ja. Er sagte das als Bescheidenheit. Ja. Ansonsten war er selber, hat er selber diesen Wara angewendet. Und er hatte das kritisiert. Diese Genauigkeit in Wara hatte er kritisiert bei denjenigen, der diese Stufe nicht erreicht hat. Ja, sondern vielmehr war leicht, ja, sondern ist leicht, ja, und leicht in den offensichtlichen Makruhat, ja, und dann begeht er die Schubuhat ohne und begeht die Schubuhat ohne, dass er stehen bleibt, ja, und dann will er genau sein in den Wara, geht gar nicht, okay? Und jetzt seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, denn das Gute ist eine Ruhe und das Böse ist ein Bedenken, bedeutet, dass die Herzen Ruhe finden beim Guten, ja, und Bedenken findet beim Bösen und keine Ruhe dabei findet. Und in dies ist ein Hinweis darauf, dass man zum Herzen zurückkehrt, wenn man zweifelt. Okay? Und wir werden mehr darüber reden, wenn wir über den Hadith von Nawas ibn Sam'an, inshallah ta'ala, reden. Und Ibn Jarir überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Qatada, von Bushayr ibn Ka'b oder Bashir ibn Ka'b, dass er diesen Vers, ja, gelesen hat. Famshu fi manakibiha. Famshu kibiha bedeutet, so geht auf ihren Rücken, ja, auf der Rücken der Erde, ja, ne? So sagte er. Er sagte zu seiner Dienerin, wenn du weißt, was Manakibiha ist, so bist du frei für Allahs Angesicht. Sie sagte, Manakibiha sind ihre Berge. Ja, sind ihre Berge. So, als würde er, als wir wäre er auf seine Dienerin. Er wollte nicht auf sie verzichten. So fragte er sie, Jani, die Gelehrten. So gab es welche? Ja? Oder fragte die Leute, so, weil sie richtig geantwortet hat. Ja? So gab es welche, die ihm befohlen hat und welche, die verboten haben. Ja, die befohlen haben, dass er sie freien lässt und andere, die nicht. So fragte er Abu Darda, ja? So sagte, das Gute ist Ruhe und das Böse ist Bedenken. So lass das, was dir Bedenken gibt, für das, was dir kein Bedenken gibt. Und er sagte zu ihm in einer anderen Überlieferung, die Wahrhaftigkeit ist Ruhe und die Lüge ist Bedenken. Er meint damit, oder er weist darauf, dass er nicht auf sich auf das stützen muss, auf die Aussage von jedem, der irgendwas sagt. Ja? Wie er zu dem Hadith von Wahab gesagt hat, und wenn ja, die Menschen dir die Fatwa geben und die Fatwa zitieren, ja, selbst wenn ja, sondern er soll sich auf die Aussage von dem stützen, der die Wahrheit spricht. Und der Zeichen für die Wahrheit ist, dass die Herzen dabei Ruhe finden. Und das Zeichen für die Lüge ist, dass man dabei Bedenken hat. So finden die Herzen keine Ruhe dabei, sondern Schrecken, ja, sind davon abgeneigt. Und von da waren die Klugen in der Zeit von Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn sie seine Worte hören, wozu er aufruft, haben sie gleich erkannt, dass er wahrhaftig ist und dass er mit der Wahrheit gekommen ist. Und wenn sie die Worte von Musaylama, der den Prophetentum behauptet hat, gehört haben, dann haben sie automatisch gewusst, dass er lügt und dass er mit der Falschheit gekommen ist. Und es wurde von Amr ibn al-As überliefert, dass er vor seinem Islam Musaylama gehört hat, dass er behauptet hat, dass auf ihm offenbart hat, ja, Wabar, irgendwas, Laka Udnan, oh du Fell, oh du Fell, du hast zwei Ohren und eine Brust. Ja? Und du weißt es ganz genau, ja Amr. Ja? Und dann sagt der Amr im Ars zu ihm, Wallahi, ich weiß, dass du lügst. Allah wusste. Er hat versucht, den Koran zu ähneln, aber wenn man das auf Arabisch hört und auf Arabisch liest, dann muss ich nur lachen über diese Dummheit, ja. Und einer der früheren Salaf sagte, ja, bilde, betrachte, was du willst in deinem Herz und denk darüber nach. Und dann vergleiche ihn mit seinem Gegenteil. So, wenn du zwischen die beiden unterscheiden kannst, dann weißt du, dann erkennst du die Wahrheit von der Falschheit und die Lüge und die Wahrheit von der Lüge. Er sagte, ebenso betrachte Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dann betrachte und denke über das, womit er gekommen ist, von dem Koran. So, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas. In der Schöpfung der Himmel und Erden und die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht, und die Schiffe, die auf dem die im Meer laufen, mit das, was den Menschen nutzt, sind was Zeichen für die Leute, die denken. Und dann betrachte das Gegenteil von Mohammed. So findest du es Musaylama. So bedenke über das, womit er gekommen ist, nach. Und dann lese, Allah ya Rabbat al-Makhda, o du Herrin des Kopfkissens, das Bett wurde für dich gemacht, und so weiter und so fort. Ja? Er sagt, er meint damit seine Aussage für Sijah, als er sie geheiratet hat. Okay? Ja, nee, man merkt, dann siehst du, dass dies, ja, der Koran, die Herzen gewinnt, und geordnet ist, und schön zu hören ist. Und du siehst, dass das andere, ja, die Aussage von Musaylimah, kalt und zerstreut und unsittlich ist. So wie, dann erkennst du, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hak ist, mit einer Offenbarung gekommen ist, und dass Musaylimah Kadhab ist, Lügner ist, mit der Falschheit gekommen. Subhanakallahumma bihamdik, das ist das Ende des Hadithes. Wir machen inshallah morgen dann weiter mit dem neuen Hadith. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah.